Alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich: Hoppla! Radio Contrabanda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona. Hallo, verehrte Hörerinnen und Hörer. Niemandsland meldet sich aus der Sommerpause zurück. Am kommenden Wochenende beginnt der Herbst. Die Sommerschwüle hat sich spürbar abgekühlt und die Touristendichte hier im Zentrum von Barcelona ist endlich etwas gesunken. Die Einheimischen können sich endlich wieder ein bisschen besser bewegen. Und es hat Ihnen hoffentlich Spaß gemacht, Contrabanda weiterzuhören, auch über die Tage, wo wir Pause hatten, denn unser Computer Frankie hat genug Material eingespeist, hörenswerten Stoff, sowohl von Niemandsland als auch von allen anderen Sendungen unseres Radios. Ich hoffe, Sie alle haben einen erholsamen Sommer erlebt, mit viel Spaß, mit viel Musik, Rock'n'Roll und guter Laune. Und mit guter Lektüre, interessanten Gesprächen, in schöner Natur mit lieben Menschen. Niemandsland nimmt also seinen Sendebetrieb wieder auf, mit viel Musik und Musikgeschichte. Dieses Mal behandeln wir die Musik der 50er Jahre im Nachkriegsdeutschland, als der Bruch zwischen Fernweh, Heimat, Gefühlen und Rock'n'Roll in der Musik jener Zeit sichtbar wurde und die neue Generation von der ihrer Nazi-Eltern abspaltete. Jede Generation ihre eigene Musik. Dann gibt es aus der Sendereihe Es lebe der Tod, die Geschichte des Spanischen Bürgerkrieges bzw. die Tragödie des Spanischen Bürgerkriegs, eine neue, mittlerweile schon die 280. Folge. Es geht um die Frauen im Spanischen Bürgerkrieg, die sogenannten Spanienkämpferinnen. Das ist auch der Titel eines Buches der österreichischen Historikerin René Lukschitz zum Thema. Weiter geht es dann mit den Katastrophen, wobei das Thema Kriegsgefahr in Europa sich immer unheimlicher über unseren Kontinent legt und sich für bewusste und denkende und fühlende Menschen immer mehr in den Vordergrund drängt, während unsere Politiker dieses Thema Kriegsgefahr, Atomkriegsgefahr sogar, mit ein paar Schlenkern einfach so abtun. Ach ja, dem Russen auch jetzt ein bisschen Angst machen mit Langstreckenraketen, die von russischem Gebiet gegen Moskau geschossen werden können. Wohlgemerkt, amerikanische, britische und vielleicht sogar deutsche und französische Langstreckenraketen, die von der ukrainischen Armee unter Anleitung von US-Hauptquartieroffizieren in Richtung Moskau gelenkt werden. Es sieht nicht gut aus. Es hat sich ja mittlerweile herumgesprochen, dass im Moment die Militärs und Geheimdienste, das heißt im Moment seit einigen Jahren schon, die Richtlinien der europäischen Politik, besonders der deutschen, bestimmen. Immer klarer wird, dass unsere Herrschaften Politiker, Politikerinnen als bloße Erfüllungsgehilfen von Pentagon, NATO und Finanzmärkten fungieren. Zu diesem Thema gibt es aus der Sendereihe Fremde Podcasts einen kurzen Hörtext zum gescheiterten Friedensabkommen zwischen Moskau und Kiew. Gescheitert, wohlgemerkt, durch das Nichtinteresse der USA an einem Frieden. Hier wie auch im Gaza-Krieg liegt der Schlüssel zu einem Waffenstillstand und einem Friedensabkommen in Washington. Was es in der heutigen Sendung leider nicht gibt, ist der Barcelona-Nachrichtenblock. Ich hatte einfach keine Zeit, hinreichend Material zusammenzustellen bzw. zu recherchieren. Dafür aber Kino, wie gehabt. Ein Weltraum-Horrorreißer, nämlich Alien Romulus. Ja, ich weiß, nicht jedermanns Sache, nicht jeder Frau's Sache, aber vielleicht lässt sich doch die eine oder der andere einen Gruselschauer über den Rücken laufen, zumindest beim Anhören meiner Filmbesprechung und den Trailerfetzen, die ich in Deutsch und Englisch hier und da einspeise. auch mein Hachenberg Geschichtschronikkalender soll hier nicht zu kurz kommen. Wir erinnern uns, am 5. September 1774 war der Geburtstag des frühromantischen deutschen Malers Caspar David Friedrich. Der sagte einmal, früher galt ich bei anderen, jetzt gelte ich mir selbst etwas. Viele ziehen das Erste, wenige das Zweite vor. Ein Zitat auch aus dem Kriegsministerium der USA von 1964. Wir werden sie mit unseren ausgeklügelten Waffen, die sie sich nicht leisten können, so lange bearbeiten, bis sie um Gnade winseln. Das sagte William Westmoreland, Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte im Vietnamkrieg. Also, wir werden ihnen die Scheiße aus den Knochen bomben. Das hat man da versucht. Marcus Tullius Cicero, den möchte ich auch zitieren, der hat einmal gesagt, beziehungsweise aufgezeichnet, ich mahne unablässig zum Frieden. Dieser, auch ein Ungerechter, ist besser als ein gerechter Krieg. Sehr weise Worte. Thema Fußball. Ein Fußballer feiert seinen 80. Günter Netzer, der wurde am 14. September 1944 geboren. Ich war am besten, wenn ich in schlechter Form war. Das hat Günter Netzer einmal gesagt. Und das letzte Zitat kommt von Herrn Arnold Schönberg, dem atonalen Musiker, der am 13. September 1874 geboren wurde. Der sagte einmal, Musik spricht die unbewusste Natur dieser und anderer Welten aus. Sehr schön. Den musikalischen Programmteil möchte ich mit einer, wie ich finde, superstarken Version des Kurt Weill-Songs Seeräuber Jenny aus der Drei-Groschen-Oper, interpretiert von der Schweizer Gruppe Zinn, beginnen. Hören wir uns dieses Lied einmal an. Ich finde es absolut stark. Meine Herren, heute sind Sie mich Gläser abwaschen und ich mache Respekt für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und die sluppige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen. Und Sie fragen, was ist das für ein Geschrei? Und Sie werden mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und Sie sagen, was lächelt die dabei? Und ein Schiff. Hotel, different Umwelt das Hotel verschont. Und sie werden mich sehen, treten aus der Tür, gemein, und sie sagen. Ach, die hat darin gewohnt? Und das Schiff mit acht Segeln und mit 50 Kanonen Erdbeerflaggen wehen nass. Und es werden kommen 100 Gehlen mitten an Land und werden in den Schatten. Welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn sie fragen, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen. Alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich: Hoppla! Und das Schiff am Mittagsee und mit 50 Kanonen. Die zweite Musikneuvorstellung im heutigen Niemandsland ist das neue Album der Gruppe Die Nerven. Die Nerven aus Stuttgart, nicht die Nerven, die einem blank liegen. Es ist meines Wissens das sechste Album. Die Band gründete sich 2010 in Esslingen am Neckar und besteht aus Julian Knoth, Bass und Gesang, Max Rieger, Gitarre und Gesang. Die beiden haben die Band gegründet. Mit dem Demoalbum Asoziale Medien konnte die Band schließlich einen Plattenvertrag beim Independent-Label This Charming Man Records erreichen. 2012 stieg schließlich Schlagzeuger Kevin Kuhn in die Band ein und die Nerven machten als Trio weiter. Wie bist du die ganze Zeit gewesen? Im Dezember 2012 erschien über This Charming Man Records das Album Fluidum. Das darauffolgende Album Fun, produziert von Ralf Milberg, bringt schließlich 2014 den Durchbruch. Jan Wigger von Spiegel Online bezeichnete das Album als eine der wichtigsten und besten deutschsprachigen Platten dieses Jahrzehnts. Ich kann dem wirklich zustimmen. Ich habe das Album angehört schon vor Jahren und war selber sehr begeistert. Hochgelobt wurde das Album außerdem in der Zeitschrift Spex. Für das Video zum Lied Angst hat man die Band Tokotronic gewinnen können, die dort als Imitationen von Die Nerven auftreten. Die Redaktion der Internetplattform für Musik laut.de wählte das Album auf Platz 11 der Alben des Jahres 2014. Und was du liest, das ein paar Höhepunkte. Am 9. Oktober 2015 erschien bei Glitterhouse Records, bei denen sind sie mittlerweile immer noch, Vertrieb Indigo, das dritte Album Out. Die junge Welt zählte es im Jahresrückblick zum fünftbesten Pop-Album 2015. 2016 steuerten die Nerven unter der Regie von Armin Petras an der Berliner Schaubühne und am Schauspielhaus Stuttgart, die Musik zu dem Theaterstück Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 bei. Mit Live in Europe erschien am 16. Juni 2017 auch das erste Doppel-Live-Album der Band, welches auf verschiedenen Konzerten während der Out-Tour im Winter 2015 mitgeschnitten wurde. Die räumliche Enge Stuttgarts, der Mangel an Szenefreiräumen und Proberäumen haben dazu geführt, dass Kuhn nach Berlin abwanderte und Rieger zunächst nach Leipzig und später auch nach Berlin zog. Geblieben ist Knot, der bislang entschlossen ist, die vielen persönlichen Bezüge dort nicht aufzugeben. Auch der Verwaltungsmanager der Band und die Roadies bzw. Konzert-Soundmixer sind nun in Berlin. Im Oktober 2017 ermöglichte das Goethe-Institut einen Bandauftritt in Washington D.C., den aufgrund einer Einreisesperre für Max Rieger, der Drummer Kuhn und Bassist Sänger Knot alleine bestreiten mussten. Am 20. April 2018 erschien das vierte Album Fake, vollständig in der Toskana in einem mobilen Tonstudio Ralf Milbergs aufgenommen. Es erreichte Platz 13 der deutschen Albumcharts. Gut, das fünfte Album erschien am 7. Oktober 2022. Es hieß einfach Die Nerven und erreichte Platz 17 der deutschen Albumcharts. Es erhielt, wie das Vorgängeralbum, größtenteils positive Kritiken. Der Tagesspiegel beschrieb das Album als den bisherigen Höhepunkt der Bandgeschichte. Der Musikexpress kürte es in seinem Jahresrückblick zum zweitbesten Album des Jahres 2022. Gut, das neue Album liegt vor. Es heißt Wir waren hier. Es hat den gut formulierten Noise-Rock-Sound und Punk- und Post-Punk-Stil beibehalten. Und ich kann nur sagen, es ist wuchtig, es ist überzeugend und die Texte sind einfach deprimierend großartig. Das heißt, die Themen, die behandelt werden, behandeln eigentlich den Abgesang auf eine untergehende Zivilisation, auf uns, die Nerven. Estáis escuchando Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Noch ein ganzes Lied von dem Album Wir waren hier, der Stuttgarter Neues Rockband. Die Nerven. Treibt den Stollen in die Tiefe, wo es keine Luft zum Atmen gibt. Trag die Schande in die Berge. Yeah. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 280. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1923. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Spanienkämpferinnen. Ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939. Vor mir liegt das Buch von René Lukschitz. Das Buch ist im Lit Verlag GmbH Wien 2012 erschienen und widmet sich dem Thema der Frau im Bürgerkrieg bzw. der Frauen im Bürgerkrieg. Ein paar einleitende Worte, ehe ich dann ein Kapitel ganz vorstelle. Georges Duby, Le Chevalier, la Femme et le Prêtre, erklärt: Freilich sollte man über den vielen Männern, die allein mit lauter Stimme ihre Taten und Träume vermelden, die Frauen nicht vergessen. Es wird viel von ihnen geredet. Was weiß man über sie? Es war eine einzigartige Bewegung, die mich als Journalistin, so schreibt René Lukschitz, Historikerin und langjährige Spanienreisende, faszinierte. Hunderte Frauen aus aller Welt, von Argentinien bis Norwegen, von Kanada bis Australien, verließen von 1936 bis 1938 ihre Heimat, um als Freiwillige in den Spanischen Bürgerkrieg zu ziehen. Sie brachen mit Traditionen, um als Ärztinnen und Krankenschwestern, als Dolmetscherinnen, Milizionärinnen, Berichterstatterinnen, Fotografinnen oder Fahrerinnen unter Einsatz ihres Lebens die Spanische Republik zu retten und so den Faschismus in Europa aufzuhalten. Einige von ihnen sind in Spanien umgekommen. Die Geschichte der Spanienkämpfer, der Männer, die gegen Francos Truppen gekämpft haben, ist gut dokumentiert. Besonders hier im Niemandsland, in unserer Sendereihe »Es lebe der Tod«. Der Einsatz der weiblichen Freiwilligen hingegen ist in den unzähligen Büchern und Texten zum Spanischen Bürgerkrieg und zu den internationalen Brigaden meist eine Randnotiz geblieben oder eine Seltenheit. Diese Missachtung ist ein Charakteristikum sowohl in der Geschichte als auch in der Geschichtsschreibung. Die französische Historikerin Françoise Thébault konstatiert: Langfristig aber, in einer Geschichte der Beziehungen zwischen Männern und Frauen, scheint der Krieg durch seine symbolischen und materiellen Folgen eher eine konservative, ja, reaktionäre als eine verändernde Kraft zu sein. Weder der Spanische Bürgerkrieg, in dem sich so viele Milizionärinnen ausgezeichnet haben, noch die französische Résistance, die so viele Frauen in Deportation und Tod geführt hat, scheinen bei aller Verbundenheit im Kampf eine Gleichheit der Verantwortung oder das Recht auf gleiche Anerkennung bei gleichem Verdienst begründet zu haben. Diese Feststellung trifft nicht nur auf die spanischen Milizionärinnen, sondern eben auch auf die Ausländerinnen im Spanischen Bürgerkrieg zu. Sie wurden in den Berichten auf die Rolle der helfenden Hände am Krankenbett reduziert. Diese Sichtweise nimmt die Frauen nicht kämpfend wahr. Den Krieg haben die Männer geführt, doch ohne den Mut, die Einsatzbereitschaft, die Professionalität der weiblichen Freiwilligen wäre der internationale Widerstand gegen Franco so nicht möglich gewesen. Die Erinnerung an sie hat trotzdem überlebt. Dank der Berichte und Autobiografien mancher Frauen selbst, wegen der Forschungsarbeit einiger Historiker, Autoren und Freunde der Spanienkämpfer, Männer und Frauen und der Interviews, die sie mit den Freiwilligen von damals geführt haben. Es sind viele Splitter vorhanden, doch die Gesamtheit und die Internationalität dieser Frauenbewegung hat keine dieser Arbeiten bisher erfasst. Das vorliegende Buch »Spanienkämpferinnen«, so schreibt Frau René Lukschitz, gibt die erste Gesamtdarstellung zu den Ausländerinnen im Spanischen Bürgerkrieg. Darüber, welche Rolle diese Frauenbewegung in diesem Konflikt gespielt hat, welche gemeinsamen Erfahrungen die Frauen unterschiedlicher Nationalitäten gemacht haben und was sie voneinander getrennt hat. Es untersucht die Möglichkeiten, die die Frauen bei den internationalen Brigaden hatten, wie sie selbst agiert haben und wie mit ihnen umgegangen wurde. Und es will neben der übergreifenden Analyse auch die Menschen dahinter sichtbar machen. Es kann in diesem Buch jedoch nicht alleine um die Frauen als Teil einer internationalen Truppe gehen, sondern auch um ihre Beziehung zu Spanien, darum, wie sie dieses Land wahrgenommen und reflektiert haben. Ihre Geschichte ist auch ein Stück spanischer Geschichte. Als ich als Kind in den frühen 1970er Jahren mit meinen Eltern die ersten Reisen durch Spanien machte, erlebte ich eine fremde Welt, schreibt Frau René Lukschitz in ihrem Buch. Nichts deutete darauf hin, dass in diesen abgelegenen Regionen etwa 35 Jahre zuvor zigtausende ausländische Freiwillige gemeinsam mit Spaniern um Demokratie und Freiheit gekämpft hatten. Am Lebensstandard hatte sich wenig im Vergleich zu der Zeit vor dem Bürgerkrieg verändert. Auf den Fahrten durch das karge Kastilien waren oft stundenlang keine anderen Autos zu sehen, ausländische schon gar nicht. Schaf- und Ziegenherden verstopften die holprigen Straßen. Imposante Kirchen dominierten die Dörfer. Für den Besichtigungsbedarf von Kindern waren es viel zu viele. Der Kontakt zwischen Besuchern und Bewohnern beschränkte sich auf gegenseitiges Staunen. Die Frauen, so schien es den Ausländern, waren alle alt und schwarz gekleidet. Witwen, die nach dem Tod ihres Mannes nie wieder eine andere Farbe trugen. An junge Mädchen kann ich mich nicht erinnern. Frauen auf dem Land hatten in den 1970er Jahren genauso wenig Freiraum wie Anfang der 1930er Jahre. Die Spanierinnen waren die großen Verlierer dieses Bürgerkriegs gewesen. Im öffentlichen Leben spielten sie keine Rolle. Auch wenn heute, 40 Jahre später, moderne Straßen durch das ganze Land gelegt sind, lässt sich in den abgelegenen Regionen von Kastilien-La Mancha oder Murcia noch immer dieses Lebensgefühl von vor gar nicht allzu langer Zeit erahnen. Der niederländische Schriftsteller Cees Noteboom schildert in seinem erstmals 1992 veröffentlichten Buch »Umweg nach Santiago« so wunderbar die eigenartige Faszination, die Spanien ausübt. Die Sprache hart, die Landschaft dürr, das Leben derb. Es ist schwer, sich auf den ersten Blick in dieses Land zu verlieben. Spanien ist brutal, anarchistisch, egozentrisch, grausam. Spanien ist bereit, sich für Unsinn in den Ruin zu stürzen. Es ist chaotisch, es träumt, es ist irrational, schreibt Noteboom. Und es lässt einen nicht mehr los. Die Ausländerinnen, die 1936 oder 1937 aus den Metropolen der damaligen Welt in die Einöden Spaniens kamen, um hier ihren Teil zum Kampf um die Menschheit beizutragen, haben sich in dieses raue, schwer zugängliche Land trotzdem verliebt. Die Erinnerung an Spanien und an den gemeinsamen Kampf hat sie ein Leben lang begleitet. Mich, eine Ausländerin, die viele Jahre später in Friedenszeiten und ohne Risiko nach Spanien gekommen ist und die hier eine zweite Heimat gefunden hat, fesselte das Schicksal dieser meist jungen Frauen, die ihre Lebensentwürfe über den Haufen warfen, um in einem so fremden Land gegen Diktatur und Faschismus zu kämpfen und die trotzdem so unbekannt waren. Als ich als junge Historikerin mit diesem Projekt begann, gab es zu ihnen so gut wie keine Fachliteratur. In einigen wenigen Archiven, allen voran das Wiener Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, DÖW, aber auch im spanischen Archiv zu den internationalen Brigaden in Albacete, wurden Daten auch zu Frauen gesammelt. Dort hat meine Spurensuche vor mittlerweile fast 15 Jahren begonnen. Dieses Buch zu schreiben bedeutete, ein über Kontinente verstreutes Puzzle zusammenzusetzen. Die Mitglieder der internationalen Brigaden stammten aus über 50 Ländern. In mindestens ebenso vielen Archiven und Bibliotheken liegen zeitgenössische Briefe und Berichte, Zeitungsartikel und Bücher in vielen Sprachen. Zahlreiche dieser Einrichtungen gewährten mir bereitwillig Zugang zu ihren Beständen, beantworteten über viele Jahre geduldig meine Anfragen und unterstützten mich mit Informationen. Besonders ertragreich waren meine Recherchen im DÖW in Wien und im Abraham Lincoln Brigade Archive in New York, die beide Material zu Frauen aus mehreren Ländern gesammelt haben. Den Mut zur Lücke braucht dieses Buch dennoch, Viele Spuren sind im Spanischen Bürgerkrieg, im Zweiten Weltkrieg oder einfach im Laufe der Zeit verloren gegangen. Der Zugang zu verschiedenen Quellen, etwa im osteuropäischen Raum, war im Rahmen dieses Projekts nicht möglich. Und die Daten mancher Frauen im Kampf gegen Franco wurden vermutlich nie schriftlich erfasst. Hunderte Spanienkämpferinnen konnte ich dennoch identifizieren. Nach einem allgemeinen Teil mit Hintergrundinformationen zum Spanischen Bürgerkrieg werden im nächsten Abschnitt die Frauen als eine heterogene, vielschichtige Gruppe untersucht. Im dritten Teil erzählen individuelle, ausgewählte Lebensgeschichten von der Breite dieser Bewegung. Es war notwendig, aber nicht immer leicht, eine Grenze zwischen Spanienkämpferinnen und Besucherinnen zu ziehen. Zu ersteren zählen für mich Frauen, die sich über einen längeren Zeitraum, zumindest mehrere Wochen, vor Ort intensiv und eindeutig für die Spanische Republik engagiert haben, sowie natürlich Frauen, die bei einem kurzen Einsatz bereits verwundet oder getötet wurden. Diese sind im Anhang zu diesem Buch im Register der Spanienkämpferinnen zu finden. Alle anderen Personen, Männer und Frauen, die in diesem Buch genannt werden, sind im allgemeinen Personenregister verzeichnet. Das war das Vorwort des Buches Spanienkämpferinnen, ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg von René Lückschitz. Ich hoffe, ich habe die Hörerinnen und Hörer neugierig gemacht. In den nächsten Sendungen wird es dann in die Einzelheiten gehen. Es wird sowohl einen kleinen Abriss der Geschichte geben, als auch die Geschichte der internationalen Brigaden geschildert. Dann im zweiten Teil werden die Spanienkämpferinnen und ihre Rolle im Bürgerkrieg mit sehr vielen Details geschildert. Es geht da um Frauenpolitik in der Zweiten Republik, um spanische Milizionärinnen, wie aus Heldinnen Huren wurden. Es geht um die Frauen in der Nachhut, Mütter großer Söhne, Soldatinnen der Putztruppe. Dann wird die Rolle der Frauen in den Milizen geschildert, Ausländerinnen in einem Heer der besonderen Art. Dann Reiseziel internationale Brigaden, Frauen aus aller Welt machen sich auf den Weg, Alltag im Kriegshospital, an den Schaltstellen der Kommunikation, vertraute Freundinnen, gute Geister, Genossinnen in der Öffentlichkeitsarbeit und Administration, dann mit Füller und Fotoapparat gegen Bomben und Granaten, die ersten Reporterinnen an der Front. Erinnern wir uns an die Sondersendung über Gerda Taro hier im Niemandsland. Dann weibliche Freiwillige und die Politik der internationalen Brigaden. Kameradin, nicht Chefin. Dann aus dem Privatleben, Liebe, Lust und Bürgerkrieg. Glück als Nebensache, wie sehr geliebt und wie wenig darüber erzählt wurde. Das Ende und danach, der Rückzug, die Wege trennen sich. Der Kampf von zu Hause aus, Flucht, Lager, Widerstand, KZ. Terror nach dem Zweiten Weltkrieg. Und im dritten Teil gibt es dann Lebensgeschichten. Etwa die Geschichte der Wiener Krankenschwester Emmy Edel oder, wie gesagt, die Geschichte der Fotografin Gerda Taro. Dann Frederica Martin von Spanien nach Alaska, ein rastloses Leben. Spanien im Herzen, Stalin im Haus. Die Geschichte der Dolmetscherin Paulina Abranson. Kann euch meine Arbeit nützen? Golda Friedemann widmete ihr Leben dem Kampf gegen den Faschismus. Mahnwache mit Lächeln, die Amerikanerin Hilda Bell. Ich hätte Selbstmord begangen, die tschechisch-polnische Ärztin Dora Lorska. George Green ist für die Sprache der Spanischen Republik gestorben. Seine Frau Nan Green hat für sie gelebt. La Capitana, Frau Hauptmann und viele andere mehr. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda. Eine Niemandsland-Produktion 2024. Nun senkt sich auf die Flure nieder der süße Kitsch mit Zuckerei. Kommen alle, alle wieder. Das Schubert liegt die Holzscheibe Mai. Das Bürgertum erliegt der Wucht. Flucht, Flucht, Flucht, Flucht, Flucht. Sie wollen sich mit Kunst betäuben. Sie wollen nur noch Märchen sehen. Zucht. Flucht, Flucht, Flucht, Flucht, Flucht. So dichte Dichter vom Atlantik, von Rittern und von Liebesnacht. Herr blaue Blume der Romantik, erlöste ihr die Brünne sah. Ist Neudeutschlands grüne Frucht. Flucht, Flucht, Flucht, Flucht, Flucht. Wie ihr euch durch Musik entblößet, in eurer Kunst ist keine Faust. So habt ihr euch noch stets getröstet, wenn über saust. Ihr wollt zuhören, Harmonien. Fliehen, fliehen, fliehen, fliehen, fliehen. Es hilft euch nichts, geht ihr zugrunde. Man braucht euch nicht, kein Platz bleibt leer. Contrabanda FM, una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Pase lo que pase, aquí estamos. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts jetzt wieder ein Hörtext aus Le Monde Diplomatique. Es geht um einen gescheiterten Friedensplan für den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Verpasster Frieden, ein Edito von Benoît Breville. Am 16. April veröffentlichte die Zeitschrift Foreign Affairs eine Analyse, die sich auf den letzten Entwurf eines Friedensabkommens bezog, dass die Vertreter der Ukraine und Russlands zu Beginn des Kriegs ausgehandelt hatten. Ein wichtiger Text also, dessen Annahme womöglich zwei weitere Jahre Krieg und hunderttausende Tote verhindert hätte. Die französischen Medien haben darüber kaum berichtet. Vielleicht wollten sie einem Thema, bei dem der Westen kein gutes Bild abgibt, nicht zu viel Raum geben. Am 29. März 2022 hatten sich die russische und die ukrainische Delegation zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul getroffen. Es war die 7. Runde innerhalb eines Monats, aber die erste in einem veränderten militärischen Kontext nach den ersten Rückschlägen der russischen Angreifer. Danach sprachen beide Seiten von bedeutenden Fortschritten und gaben sich optimistisch. Dennoch wurden die Gespräche zwei Wochen später abgebrochen. Warum, ist bis heute unklar. Eine verbreitete Version lautet: Die Lage habe sich Anfang April, als die Massaker von Butscha bekannt wurden, grundlegend geändert. Danach sei Präsident Selenskyj überzeugt gewesen, dass man mit Völkermördern nicht weiter verhandeln könne. Allerdings wurden die Gespräche per Videokonferenz noch zwei Wochen nach Bekanntwerden der Kriegsverbrechen bis zum 15. April fortgesetzt. Das Ergebnis war ein detaillierter 17-seitiger Textentwurf auf Grundlage der in Istanbul festgelegten Leitlinien. Der Text, über den vorher schon das Wall Street Journal berichtet hatte, dokumentiert die Prioritäten beider Seiten, wie auch die Kompromisse, zu denen sie bereit waren, um die Kämpfe zu beenden. Gleich im ersten Paragraphen war die ständige Neutralität der Ukraine festgeschrieben. Die würde demnach auf die Mitgliedschaft in einem Militärbündnis verzichten, die Stationierung ausländischer Truppen auf ihrem Boden ausschließen und ihr Waffenarsenal reduzieren. Die Perspektive eines EU-Beitritts durfte die Ukraine weiterverfolgen. Die russische Seite wiederum war bereit, ihre Truppen aus den seit dem 24. Februar besetzten Gebieten abzuziehen. Zudem hatte Moskau zunächst den von Kiew geforderten Beistandsmechanismus akzeptiert. Im Fall eines Angriffs auf die Ukraine sollten Garantiemächte das Land verteidigen, und zwar die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und 6 weitere Staaten, darunter Polen und Deutschland. Allerdings forderte Moskau, dass alle Garantiestaaten der Aktivierung des Beistandsmechanismus zustimmen müssten, was Russland ein Vetorecht verschafft hätte. Ob das der einzige Grund war, warum die Ukraine den Verhandlungstisch verließen, obwohl sie die Gespräche nach den Butscha-Massakern fortgesetzt hatten und ein Frieden in Reichweite schien? Es gibt starke Indizien dafür, dass auch die USA und insbesondere Großbritannien, womöglich in übertriebener Hoffnung auf eine russische Niederlage, den zwischen den Unterhändlern noch umstrittenen Schutzmechanismus ablehnten. Matrosen, wir fahren als vor und hinaus. Voran an Geschütze und Gewehre, auf Schiffe in Fabriken und im Schacht. Dort über den Erdbeertag, über die Meere, die Fahnen der Arbeiterpaar. Wir Kinder der Fabriken, wir Kinder des Meeres, wie erst unser Wille zum Ziel. Arbeit geboren, im Meere verschworen, wir fürchten nicht Kämpfe noch Krieg. Voran an Geschütze und Gewehre, auf Schiffen, in Fabriken und im Schacht. Dort über den Erdball, dort über die Meere, die Fahnen der Arbeiter brach. Niemandsland Musikgeschichte, Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache. So schön, schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit. Bremen, heiß und Wüstensand, so schön, schön war die Zeit. Zu seiner Muttersprache hat der deutsche Pop schon immer ein schwieriges Verhältnis gehabt. Ob man auf Deutsch singt oder nicht und wenn ja, in welcher Weise. Das hat immer auch eine politische Bedeutung besessen oder war ein Zeichen der Zeit. In den 50er Jahren hörten die Deutschen am liebsten Schlagersängern und Sängerinnen mit exotischen Akzenten zu. In den 60ern sangen die Beatbands auf Englisch, um sich von der Generation der Nazi-Eltern abzusetzen. In den 70ern entdeckte der Krautrock die Sprache des Universums, Aber politische Liedermacher wandten sich auch wieder Mundarten und Dialekten zu, dem Bayerischen oder dem Plattdeutschen. In den 80ern begannen die Bands der Hamburger Schule damit, Deutsch wie eine Fremdsprache zu singen. Und es entstand eine Hip-Hop-Kultur, deren sprachliche Schöpfungskraft und Diversität unseren Pop bis in die Gegenwart prägt. Bennys Rockband aus Manhattan geht heute ran bis früh um 8. Und man spielt für Mr. Patton. Mr. Patton aus Manhattan, Heimatschnulzen und erster Rock'n'Roll. Wenn der Mann zahlt $1000. Das Thema des Fernwehs in der Popmusik der 1950er Jahre fand sein Pendant in der Klage über eine Existenz in der Fremde, wie exotisch diese auch sein mochte. Es gab Musiker und seltener Musikerinnen, die darüber sangen, auf große Fahrt zu gehen und daran zu leiden, in der Fremde zu leben, sich aber nichts sehnlicher zu wünschen, als nach Hause zurückzukehren. Die meistverkaufte Single jener Zeit erschien im Jahr 1956 und war der Beginn einer großen Karriere. Heimweh hieß das Lied, mit dem Freddie Quinn seinen ersten Erfolg feierte. Es handelte sich um eine Coverversion des von Dean Martin bekannt gemachten Stücks »Memories are made of this«. Allerdings mit einem vollständig neu geschriebenen Text, der nichts mehr mit den süßen Erinnerungen des Originals zu tun hatte. Stattdessen sang Freddie Quinn mit zitterndem und schmelzendem Bariton: »Brennend heißer Wüstensand, fern so fern dem Heimatland, kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz, alles liegt so weit, so weit.« Er schien beim Singen zu schluchzen. Es klang so, als würde er gleich zu weinen anfangen. Tatsächlich brachte er ja auch fast keinen ganzen Satz heraus, sondern nur wenige abgehackt wirkende Worte. Die nächste Strophe lautete: »Viele Jahre schwere Frohn, harte Arbeit, karger Lohn, Tag aus, Tag ein, kein Glück, kein Heim, alles liegt so weit, so weit.« Das war im deutschen Schlager dieser Zeit, der sich sonst ja sehr um das Erzählen von Geschichten bemühte und dies in ganzen Sätzen, die oft über eine Strophe hinwegreichten, eine neue Syntax und ein neuer Ton. Für die Hörer und Hörerinnen war das offenbar auch nur dadurch zumutbar, dass der vierköpfige Hintergrundchor in konventioneller Prosa den sprachlichen und erzählerischen Zusammenhang stiftete. So schön, schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit. Mit dieser unermüdlich wiederholten Zeile schunkelten sich die begleitenden Horst-Wende-Tanzsolisten schon in das Lied hinein, bevor Freddie Quinn selbst zu schluchzen begann. Und zwischen zwei von ihm gesungenen Strophen erläuterten sie die Ursache seiner existenziellen Verzweiflung. »Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grünen, dort war ich einmal zu Hause, wo ich die Liebe fand, da liegt mein Heimatland, wie lang bin ich noch allein?« »Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz, alles liegt so weit, so weit. So schön, schön war die Zeit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause.« Zunächst interessierte sich niemand für die Shellac-Single. Wochenlang lagen die fertigen Pressungen im Kontor der Plattenfirma Polydor herum, bis ein Moderator des Bayerischen Rundfunks das Stück in seiner Sendung als schlimmste Schnulze des Jahres schmähte und die Platte bei offenem Mikrofon zerbrach. Die damals gerade noch üblichen Shellac-Platten brachen weit leichter als das neue Material Vinyl, das sich Mitte der 50er durchzusetzen begann. Daraufhin interessierte sich das Publikum plötzlich für Heimweh, und zwar in enormen Ausmaßen. Das Stück wurde zum meistverkauften Single des Jahres und schließlich sogar mit den folgenden Vinyl-Nachpressungen des Jahrzehnts. Was war das Geheimnis dieses Erfolges? Der zitternd vorgetragene, nur aus Satzfragmenten bestehende Text artikulierte eine Dringlichkeit und Authentizität, die es in den offenkundig und selbstverständlich artifiziellen Schlagern der Nachkriegszeit bis dahin nicht gegeben hatte. Freddie Quinn reüssierte mit einer Prosa, die man später eher Singer-Songwritern zusprechen sollte und noch später dem Gangster-Rap. Er schien mit seiner Performance, seiner Persönlichkeit und Biografie zu beglaubigen, was er vortrug. Kunst und Leben schienen eins zu sein. Sein Komponist und Textdichter Lothar Olias zögerte nach dem ersten Erfolg nicht lange und schrieb ihm eine Lebensgeschichte auf den Leib, die zu dieser Pose passte. Angelehnt an die eine oder andere Begebenheit aus dem wirklichen Leben des Österreichers Manfred Niedl, fertigt der heimliche Autor eine leicht verdauliche Legende, erläutert Elmar Kraushaar in seiner Freddie Quinn-Biografie, wobei Lothar Olias 30 Jahre später bekannte, Zitat, »Es stimmt alles nicht. Ich wusste, es stimmt alles nicht.« Nach der von ihm gestrickten Legende verbrachte Freddie Quinn seine Kindheit und Jugend zwischen Österreich und den USA, ungeliebt von seinen Eltern, zwischenzeitlich in einem Heim für schwer erziehbare Kinder geparkt, schließlich als Akrobat und Seiltänzer in einem Zirkus, als Matrose und als Sänger bei der Fremdenlegion in Algerien tätig. Dazu passte die erste Strophe des Songs, in der Freddie Quinn im brennend heißen Wüstensand steht, fern so fern dem Heimatland. Diese Erzählung von einer schwierigen, zerrissenen Kindheit und vom Vagabundenleben zwischen Ländern und Kontinenten wurde von der Presse ausgiebig und mit Erfolg ausgebreitet. Freddie Quinn geriet zum ersten Künstler, dessen Musik mit einem dazu passenden Image in Deckung gebracht wurde. Und in den Texten, die man für ihn schrieb, schlug sich dieses Image in einer reduzierten, nicht erzählenden, nur auf wenige Triggerwörter beschränkten Sprache wider. Wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein? So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Viele Jahre schwere froh, harte Arbeit. Seine nächsten Songs hießen Heimatlos, keine Freunde, keine Liebe, keiner denkt an mich das ganze Jahr, keine Freunde, keine Liebe, wie es früher einmal war. Oder auch Unter fremden Sternen. Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong, habe ich Sehnsucht nach der Ferne, aber dann in weiter Ferne habe ich Sehnsucht nach zu Hause. In Der Legionär beschrieb er den Kummer des einsamen Soldaten, wiederum scheinbar passend zu seiner Biografie. Der Weg nach Haus ist schwer für einen Legionär, und viele sehen die Heimat niemals mehr. Fremd ist die Erde, fremd der Himmel, fremd sind die Reden, fremd die Lieder, fremd sind die Herzen, und keines schlägt für ihn. Der Weg nach Haus ist schwer für einen Legionär und viele sehen. In seinem größten Hit der 60er Jahre, Junge, komm bald wieder, wechselte er schließlich zwischen der Perspektive des fernwehsüchtigen Jungen und jener von dessen Mutter, die ihn ums Zurückkommen bittet. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Diese Pose der Entwurzelung, des Heimwehs und der Melancholie stieß nicht nur bei den Angehörigen der Kriegsgeneration auf Resonanz, sondern auch bei ihren Kindern. André Port-Leroy zitiert in seinem Buch »Schlager lügen nicht« die Zuschrift eines 12-jährigen Mädchens an den Schulfunk von Radio Bremen aus dem Jahr 1960. »Am liebsten höre ich Freddy. Alles, was er singt, ist wahr. Er ist so einsam, dass ich ihn trösten möchte.« Auf dem Cover der Zeitschrift Bravo war er bis Ende der 1960er Jahre 23 Mal zu sehen, meist mit melancholischem, von Weltschmerz geprägtem, an den Betrachtern und vor allem den Betrachterinnen vorbei in die Ferne gerichtetem Blick. In den dazugehörigen Geschichten im Heft wurde er als Seemann in einer Takelage gezeigt oder als Dompteur beim Kampf mit einem Zirkuslöwen. Sein Schiff heiße Freiheit, so erfahren wir, weil er selbst immer frei sein will, nur seinen Millionen Verehrern ergeben. Und zum 10-jährigen Jubiläum des Heimwehdebüts lautete die Titelzeile: Auf der Höhe seiner Karriere bleibt Freddy seinem alten Grundsatz treu. Ich gehe meinen Weg allein. So fand die Verwendung der Fernwehmotive in der deutschen Popmusik der 50er Jahre bei Freddie Quinn ihren Höhepunkt, aber in gewisser Weise auch ihren Schlusspunkt. Denn ein Jahr nach dem Erscheinen der Single Heimweh bahnte sich 1957 in den Charts bereits etwas Neues an. Benny's Rockband aus Manhattan geht heute ran bis früh um 8 und man spielt für Mr. Patton Rock'n'Roll die ganze Nacht. zahlt $1,000 für den kräftigen Berliner. Kapitel 2. René Franke, Bill Haley und Horst Buchholz. Das Entstehen einer neuen Jugendkultur. Die Sängerin René Franke, geboren 1928 unter dem Namen Gisela Bayer, die mit Stücken wie Heimatglocken, In Paris wohnt das Glück oder Das Mädchen aus der Normandie ihre Karriere begonnen hatte, wandte sich Ende der 50er einem moderneren Sound zu. Sie interpretierte die US-amerikanische Musik in einer Weise, wie man es in Deutschland bis dahin nicht kannte. Mr. Patton aus Manhattan hieß das Stück, das von einem musikverrückten Amerikaner handelte, der die deutsche Jugend mit einer endlosen Party bis morgens früh um 8 amüsiert. Mr. Patton aus Manhattan hat einen Trick für die Musik, heißt es im Refrain. Mr. Patton aus Manhattan ist ganz außer sich vor Glück. Die Party ist wild. In der vierten Morgenstunde ist der Trubel schon komplett. In der vierten Morgenstunde geht es rund auf dem Parkett und es springt der Mr. Patton einem Ober aufs Tablett. In der nächsten Strophe und weitere 4 Stunden dann, in der achten Morgenstunde hört man alle Leute schreien, Mr. Patton aus Manhattan legt ein Schlagzeug-Solo ein und er haut mit ein paar Takten alle Stühle kurz und klein. Für die Musik, Mr. Patton aus Manhattan. Mr. Patton aus Manhattan ist eine Coverversion von See You Later, Alligator. Dieser Song gehörte neben den Hits Rock Around the Clock und Shake, Rattle and Roll zu den Titeln, mit denen der US-amerikanische Sänger und Gitarrist Bill Haley den frühen Rock'n'Roll prägte. In Deutschland wurde er 1955 durch den Film Blackboard Jungle, deutsch Die Saat der Gewalt, bekannt, wo Rock Around the Clock in der Eröffnungsszene erklingt. Der Film handelt von aufsässigen Jugendlichen, die sich der Autorität der Erwachsenen widersetzen und den Versuchen eines Englischlehrers, Glenn Ford, sie wieder zurück auf die richtige Bahn zu führen. Bis dahin gab es, wie schon erwähnt, jenseits der alliierten Radiosender in Deutschland keinen Rock'n'Roll zu hören. Aber dank des Films wurde Rock Around the Clock zu einer einzigen englischsprachigen Single, die es in den 50ern auf den ersten Platz der Hitparade schaffte. Elvis Presley, Chuck Berry oder Little Richard gelang das nicht. Bill Haley stieg zur Galionsfigur der Halbstarken auf, die sich nun auch in Deutschland formierten. Es waren vornehmlich männliche Jugendliche, die sich auffällig, meist schwarz und in Leder, nach dem Vorbild des Schauspielers Marlon Brando in dem Film Der Wilde, im Original The Wild One, kleideten, in Gruppen auftraten und durch ihr aufsässiges, leistungsverweigerndes Verhalten auffielen. Mit dem Film Die Halbstarken von 1956 mit Horst Buchholz in der Hauptrolle wurde diese erste Jugendkultur nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland zu einem gängigen Begriff. In der vierten Morgenstunde geht es rund auf dem Parkett und es springt der Mr. Patton einem Ober aufs Tablett. Die Halbstarken frisierten ihre Haare wie Bill Haley zu Tollen und Entenschwänzen und tanzten zu Rock'n'Roll-Musik. Es ging ihnen um den gruppenerzeugenden Exzess, wie er in Mr. Patton aus Manhattan beschrieben wird, also das Gegenmodell zu der melancholischen, auf den einsamen Sänger und Mann bezogenen Innerlichkeit, wie sie zur gleichen Zeit von Freddie Quinn populär gemacht wurde. Statt Vereinzelung beschwor man hier Vergemeinschaftung. Mit dem Rock'n'Roll begann sich Popmusik auch in Deutschland als Medium kollektiver Selbstfindung zu etablieren und als Soundtrack für den Protest und Widerstand gegen die Generation der Eltern. Popmusik wurde Teil der Jugendkultur, in der es vor allem darauf ankam, dass die Eltern einen nicht verstanden und man sie mit Verstößen gegen ihre Vorstellungen von anständigem Verhalten und Aussehen provozierte. Was die ersten Auftritte von Bill Haley in Deutschland betrifft, so hatte die letzte Szene im Song von René Franke »Am Ende haut Mr. Patton alles kurz und klein« geradezu visionären Charakter. In der achten Morgenstunde hört man alle Leute schreien. Mr. Patton aus Manhattan legt ein Schlagzeug-Solo ein und er haut mit ein paar Takten alle Stühle kurz und klein. Von Haleys Konzert im Berliner Sportpalast am 26. Oktober 1958 berichtete die Zeitung BZ. Als Bill Haley sein Konzert nach 40 Minuten beendete, war die Hölle los. Tausende drängten mit Schlagwaffen in den Händen auf die Bühne. Sie schoben die Saalordner vor sich her und versuchten, die Künstlergarderoben zu stürmen. Mit Wasserfontänen aus zwei Feuerwehrschläuchen mussten Haley und seine Musiker geschützt werden. Mit Gummiknüppeln räumten Bereitschaftspolizisten schließlich den Sportpalast. Zurück blieb ein Trümmerfeld, tausende von Stühlen, die technische Einrichtung der Lautsprecheranlage zerstört, ein großer Konzertflügel kurz und klein gehackt. Es handelte sich also, mit anderen Worten, für alle Beteiligten um einen sehr großen Spaß. Nicht anders als in den USA wurde der Rock'n'Roll zum Ausdruck der Rebellion gegen die vorige Generation. Dass diese Entwicklung überhaupt möglich war, lag wesentlich daran, dass in der prosperierenden Nachkriegsgesellschaft die Teenager nicht mehr nur als eine eigenständige Alterskohorte wahrgenommen wurden, sondern auch als eine neue Gruppe von Konsumenten und Konsumentinnen, die von ihren Eltern Taschengeld bekamen. Das versetzte sie in die Lage, sich Schallplatten zu kaufen und in Konzerte zu gehen. Die Popmusik wurde somit zu einem Medium dieser Jugendkultur und der generationellen Distinktion. In Deutschland kam allerdings eine Besonderheit hinzu. Hier war das Entstehen der neuen Jugendkultur nicht nur mit der Ablehnung der Eltern verbunden, sondern mit der ihres gesamten kulturellen Erbes und der damit verbundenen Traditionen. Wer in der zweiten Hälfte der 50er Jahre zu rebellieren begann, der tat es, indem er oder sie sich an amerikanischen Vorbildern orientierte und alles Deutsche ablehnte. Diese Ablehnung betraf die restaurative Geschäftigkeit des Wirtschaftswunders ebenso wie die dahinter verborgene Verdrängung der kollektiven Schuld und Scham angesichts des Verbrechens des Dritten Reichs, der Shoah und des Vernichtungskriegs. Die Amerikanisierung der Popkultur dieser Zeit war also auch eine Art der Entnazifizierung. Ein Doktor mit der Feuerwehr heran und man legt dem Mr. Patton eine Eiskompresse an. Darum ist der Text von Mr. Patton aus Manhattan, geschrieben von Karl Ulrich Blecher, so interessant. Denn jener Mr. Patton, den er zitiert, ist natürlich der US-amerikanische General George S. Patton, der als Befehlshaber der 3. US-Armee 1944 an der Landung in der Normandie beteiligt war und im April 1945 das Konzentrationslager Buchenwald befreite. Danach zwang er 1000 Bewohner aus dem nahen Weimar, sich die Stätte der Vernichtung, die Verbrennungsöfen, die ausgemergelten Überlebenden anzusehen und ließ Präsident Eisenhower Vertreter der internationalen Presse nach Buchenwald schicken. Deren Bericht und Fotografien prägte noch vor der endgültigen Kapitulation der Nationalsozialisten das Bild von den deutschen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ob die Wahl von Pattons Namen für den eingedeutschten Rock'n'Roll-Song einer politischen Absicht folgte oder lediglich den Grund hatte, dass er sich auf Manhattan reimte, ist heute nicht mehr zu rekonstruieren. Auch sind keine Reaktionen von Zeitgenossen und Zeitgenossinnen auf dieses historische Zitat bekannt. Dennoch fanden mit diesem Song erstmals die Geschehnisse der jüngeren deutschen Vergangenheit auf ihre Art Eingang in die Popkultur der 50er Jahre und damit die Erinnerung an die deutsche Schuld. Es gibt Indizien dafür, dass die US-amerikanische Kultur zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nur durch die mythisierend klischeehafte Brille der Cowboy- und Indianerromantik betrachtet, sondern als kulturelle Kraft im Hier und Jetzt wahrgenommen wurde, als eine Kultur, in der junge Menschen zusammenkommen und zu einer eigenen Sprache finden. Diese Sprache sollte in Deutschland in den folgenden Jahren nicht mehr die deutsche sein, sondern die englische. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Ich bin musikverrückt. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Ich bin von dir entzückt. Der Rhythmus geht mir wie Sekt ins Blut. Du hast keine Ahnung, wie gut. Sie hörten ein Kapitel aus dem Buch Schmalz und Rebellion: Der deutsche Pop und seine Sprache von Jens Balzer. Das Buch ist erschienen im Duden Verlag Berlin 2022. Eine Niemandsland-Produktion 2024. Schwingt eure Beine, go, go, es geht von alleine, go. presentamos el libro. Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Debbie Niemansland. El libro narra los 33 años de historia de nuestra radio libre. Aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Contrabanda FM, el libro. Contrabanda, lo que escuchas, lo que lees, lo que somos. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 16. bis zum 30. September 2024. Thema Krieg in Europa, Kriegsgefahr steigt, Putin warnt die NATO. Der Einsatz weitreichender Raketen gegen Ziele in Russland wäre Kriegseintritt von westlichen Ukraine-Verbündeten. Ja, so sieht's aus. Das wird schön klein geredet in unseren Medien. Man hört kaum was von dieser Kriegsgefahr. Man hört aber viel von westlichen Werten und wir stehen treu zu unseren Verbündeten und so weiter. Linientreue und Regimetreue allüberall. Ich verlese einen Kommentar von Reinhard Lauterbach, erschienen in der Jungen Welt vom heutigen 14.09.2024. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die NATO nachdrücklich davor gewarnt, der Ukraine den Einsatz weitreichender Raketen und Marschflugkörper gegen Ziele im Inneren Russlands zu erlauben. Wenn es hierzu käme, wäre dies klar der Eintritt derjenigen Staaten, die die Waffen geliefert haben, in den Krieg gegen Russland. Denn für die Programmierung der Zielkoordinaten solcher Raketen seien Spezialisten der Herstellerländer erforderlich. Ukrainische Militärs könnten dies nicht tun, so Putin am Donnerstag im russischen Fernsehen. Er drohte mit entsprechenden Gegenmaßnahmen, ohne ins Detail zu gehen. Am Freitag wollten in Washington US-Präsident Joseph Biden und der britische Premier Keir Starmer unter anderem über eine mögliche Freigabe solcher Raketenschläge beraten. Starmer sagte auf dem Flug in die USA zu Journalisten, Britannien wolle keinen Konflikt mit Russland, aber die Ukraine müsse sich verteidigen können und dazu leiste London seinen Beitrag. Die alte Leier, es eskaliert und eskaliert und eskaliert. Für die Freigabe solcher Schläge mit Hilfe westlicher Raketen sprachen sich auch verschiedene Politiker der Berliner Ampelregierung aus. Darunter natürlich Michael Roth von der SPD, Markus Faber von der FDP und der Kriegstreiber Nummer 1 in Deutschland, ein gewisser Anton Hoppereiter, Bündnis 90 Die Grünen. Mit einer Entscheidung schon an diesem Wochenende wird allerdings nicht gerechnet. Sowohl der britische Außenminister David Lammy als auch sein US-Kollege Antony Blinken verwiesen auf den 22. Dezember in New York. Die UN-Vollversammlung wäre eine bessere Gelegenheit dazu, hieß es. Unterdessen unterzeichneten in Berlin Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD und sein litauischer Kollege Laurinas Kačiūnas ein Regierungsabkommen über die Bedingungen für die Stationierung einer Bundeswehrbrigade in dem baltischen NATO-Staat. Das hat's in der Geschichte alles schon mal gegeben. Deutsche Soldaten im Baltikum. Der Vertrag regelt nach Auskunft aus Berlin verschiedene praktische Fragen, wie die Steuerpflicht der Soldaten, die Einrichtung deutschsprachiger Schulen und Kitas an den zwei litauischen Stationierungsorten, die Integration von Familienangehörigen in den litauischen Arbeitsmarkt, im Prinzip schon durch EU-Recht geregelt und vieles andere mehr. Geplant ist, ab 2027 eine voll einsatzbereite deutsche Brigade von bis zu 5000 Mann hoch und Frau hoch in den litauischen Ortschaften Rytninkai und Rukla zu unterhalten. Bisher bereitet ein etwa 20 Personen starkes Vorauskommando die Stationierung vor. Anfang Oktober sollen 200 weitere Soldaten in Litauen eintreffen. Rytnikai liegt etwa 30 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt, Rukla im Landesinneren. In der Ukraine war in der Nacht zum Freitag erstmals seit längerer Zeit wieder Odessa Ziel von Drohnenangriffen. Es entstand nach Angaben der ukrainischen Behörden leichter Sachschaden an etwa 20 Privatgebäuden. Zuvor wurde von einer Explosion in der nahe Odessa gelegenen Hafenstadt Juschne berichtet. Im Donbass eroberten russische Truppen einige weitere kleine Dörfer südlich von Pokrovsk oder näherten sich diesen an. Für Verunsicherung in der ukrainischen Öffentlichkeit sorgte der Bericht eines Evakuierungshelfers aus der Stadt Ukrainsk bei Pokrovsk. Er wurde am Donnerstag beim Einladen von Zivilisten in einen Kleinbus von einem russischen Soldaten überrascht, der ihn aber unbehelligt mit seinen Fahrgästen davonfahren ließ. Die Standarderzählung lautet, dass russische Soldaten alle Zivilisten erschossen, die ihnen vor die Gewehre kämen. Der Helfer postete die Frage, kann man diesen Soldaten als in Ordnung bezeichnen? Wohl ja. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Auch in einer anderen Weltregion ist deutsches Militär aktiv und präsent. Deutsche Kriegsschiffe durchfahren die Taiwanstraße. Eine Provokation gegen Peking, zweifellos. Das Großkapital applaudiert mittlerweile. Mit der Fregatte Baden-Württemberg und dem Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main sind am Freitag erstmals seit 22 Jahren deutsche Kriegsschiffe in die Taiwanstraße eingefahren. Die Volksrepublik China beansprucht die Hoheit über die 180 Kilometer breite Meerenge, die das Festland von der abtrünnigen Insel Taiwan trennt, während die USA und ihre Verbündeten diese als internationales Gewässer ansehen. Die chinesische Regierung sei nicht vorab über die geplante Route informiert worden, hieß es aus dem Bundesministerium der Verteidigung. Internationale Gewässer sind internationale Gewässer. Es ist der kürzeste und angesichts der Wetterlage auch der sicherste Weg. Also fahren wir durch, erklärte Kriegsminister Boris Pistorius am Freitag im Kolonialherrenstil. Der Bundestag war nach Informationen des Handelsblatt am Vortag informiert worden. Applaus kommt natürlich vom Großkapital und den Grünen und allen, die da in der Mischpoke mit verdienen. Die deutsche Industrie bestärkt die Bundesregierung darin, die bereits erodierende, regelbasierte internationale Ordnung so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, begrüßte ein gewisser Herr Wolfgang Niedermark vom Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, gegenüber dem Handelsblatt die Kanonenbootpolitik. Beijing oder Peking lehne Drohungen von Staaten gegen die Souveränität und Sicherheit Chinas unter dem Deckmantel der Schifffahrtsfreiheit ab, sprach Außenamtssprecherin Mao Ning von einer Provokation. Deutschland gebe seinen umsichtigen und rationalen Ansatz auf und unternimmt einen Schritt, bei dem es nichts zu gewinnen und alles zu verlieren gilt, sieht die staatlich chinesische Zeitung Global Times in der deutschen Flottendemonstration in erster Linie einen Gefallen für die USA. Ja, ist ja klar. Ohne die USA machen die nichts. Sie kriegen es gesagt und sie folgen und sie tun es. Die beiden Schiffe der Bundesmarine haben sich bei ihrer Weltumfahrung bereits an mehreren gegen China gerichteten multinationalen Manövern beteiligt. Dies fügt sich in die US-Strategie einer Ausdehnung der NATO auf den asiatisch-pazifischen Raum, in dem einzelne Mitglieder der Kriegsallianz ihre militärische Zusammenarbeit mit der Region stärken. Wie das Pentagon am Freitag mitteilte, werde mit der Theodore Roosevelt, einer der beiden zum Schutz Israels im Mittelmeer stationierten Flugzeugträger, in den asiatisch-pazifischen Raum abgezogen. Der Ernst der Lage ist vielen Menschen hier, in Europa zumindest, nicht bewusst. In Deutschland wahrscheinlich sowieso nicht. Und hier in Spanien hat man ganz andere, sagen wir mal, Themen auf dem Tisch. New York, unter Verweis auf seine Atomwaffen, warnt Russland, die Vereinigten Staaten und die NATO vor einem möglichen ukrainischen Einsatz weitreichender westlicher Präzisionswaffen gegen Ziele tief in russischem Territorium. Das hier ist kein Spiel. Tatsache ist, dass die NATO direkt an Feindseligkeiten gegen eine Atommacht beteiligt sein wird. Ich denke, Sie sollten das nicht vergessen und über die Konsequenzen nachdenken, sagte der russische UN-Botschafter Wassily Nebenzia im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. NATO-Militär wird Raketensysteme programmieren. Wir sprechen hier nicht davon, Kiew-Langstreckenangriffe auf Russland zu erlauben, sondern vielmehr davon, eine Entscheidung für direkte Angriffe aus dem Westen zu treffen, so der Diplomat. Die NATO würde direkte Kriegspartei. Ähnlich hatte sich am Donnerstag Russlands Präsident Wladimir Putin geäußert, dabei aber nicht auf das Arsenal an Atomwaffen verwiesen. Diese Nachricht stammt von der deutschen Presseagentur. Contrabanda FM, con los motores en marcha, Niemandsland. Sí, dale, dale. Contrabanda FM, aquí estamos en un estrecho directo con todas las máquinas en marcha, Niemandsland. Während die Kriegsgefahr wächst, international, mit beschleunigt auch von Deutschland, fällt Deutschland buchstäblich auseinander. Die deutsche Infrastruktur geht nach und nach aus dem Leim. Während die Beseitigung der Trümmer läuft, rüstet sich Dresden für ein Hochwasser. Die Aufräumarbeiten an der Carola-Brücke sind ein Wettlauf gegen die Zeit. Wie viel Zeit bleibt, Schutt wegzuräumen, ist unklar. Zur Einsturzursache gibt es neue Details. Der Spiegel schreibt hierzu Folgendes. In Dresden laufen nach dem teilweisen Einsturz der Carola-Brücke die Aufräumarbeiten. In der Nacht brachte die Feuerwehr mehrere weitere Brückenteile zum Einsturz. Derweil bereitet sich die Stadt auf ein mögliches Hochwasser vor. Die wichtigsten Fragen und Antworten sind hier. Warum ist ein weiterer Teil der Brücke eingestürzt? Nach dem teilweisen Einsturz der Brücke in der Nacht zum Mittwoch kamen Fachleute zu der Einschätzung, dass ein weiterer Brückenstrang nicht zu halten ist. Ein benachbartes Brückenteil hing deutlich sichtbar durch. Lasermessungen zeigten, dass es sich langsam absenkte. Die einzelnen Elemente der Spannbetonbrücke seien in der Nacht zum Freitag voneinander getrennt und gesteuert zum Einsturz gebracht worden. Das sagte ein Sprecher in einem auf der Facebook-Seite der Dresdner Feuerwehr verbreiteten Statement am Morgen. Wie soll es jetzt weitergehen? Nach Angaben der Feuerwehr werden die in der Nacht herabgestürzten Trümmer nun mit Spezialmaschinen zerkleinert und so schnell wie möglich abtransportiert. Wie viel Schutt insgesamt in und an der Elbe liegt, konnte noch nicht geschätzt werden. Hilfe bekommen die Einsatzkräfte von der Bundeswehr. Man habe das Landeskommando Sachsen angefordert, sagte Klare auf einer Pressekonferenz am Mittag. Dieses sei mit zwei Fahrzeugen vom Typ Büffel vor Ort. Geplant sei, dass das Kommando einspringe, falls die zivile Bergetechnik ausfalle. Derzeit seien 10 Bagger vor Ort, sagte die Leiterin des Tiefbauamtes Simone Prüfer. Die Arbeiten gestalteten sich schwierig. Die Bagger würden regelrecht an dem Bauwerk rumknuspern, weil der Beton sehr fest und schwer abzubrechen sei. Was lässt sich zur Einsturzursache sagen? Am Mittag präsentierte die Stadt Aufnahmen des vorgefundenen Schadensbildes. Eingestürzt war der Brückenzug C. Tiefbauamtsleiterin Prüfer sagte, dort sei an Stahllitzen innerhalb der Brückenkonstruktion an einer Einbruchstelle Korrosion festgestellt worden. Schwachpunkt sei dann ein dort befindlicher Pfeiler gewesen. Das Schadensbild werde derzeit genauer analysiert. An Brückenzug B gäbe es nach dem Einsturz Verformungen im Bereich von 8 bis 15 cm, etwa am Geländer. Niemandsland, una veu lliure en un món poc lliure, 91.4 a Barcelona. Niemandsland, das freie Radio in Barcelona. Es gab ja da schon allerlei Verschwörungstheorien. Putin wär's gewesen, war eine der Verschwörungstheorien, die in den Internetforen zirkulieren. Die Fernzüge der Deutschen Bahn, eine andere Baustelle, waren im August wieder etwas unpünktlicher unterwegs als im Vormonat. Lediglich 60,6% aller ICE- und IC-Züge kamen ohne Verzögerung am Ziel an, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Im Juli waren es immerhin 62%. Zahlreiche infrastrukturelle Störungen und Baustellen bremsen weiterhin die ICE- und IC-Züge aus, hieß es. Verspätungen im Fernverkehr gehen ab 6 Minuten Verzögerung in die Statistik ein. Neben dieser betrieblichen Pünktlichkeit misst die Bahn auch die sogenannte Reisendenpünktlichkeit. Sie zeigt an, wie viel Prozent der Fahrgäste im entsprechenden Zeitraum fahrplanmäßig am Ziel ankamen. Dabei fließen auch Zugausfälle mit ein. Verspätungen werden hier allerdings erst ab 15 Minuten erfasst. Der unpünktlichste Monat war im laufenden Jahr der Juni. Fast jeder zweite Fernzug war verspätet und fast ebenso viele Reisende. Zum gleichen Thema schreibt Frau Gesine Lötsch in der Jungen Welt einen Kommentar. Vor dem Baden gehen, Brückeneinsturz von Dresden. Übrigens, Gesine Lötsch ist haushaltspolitische Sprecherin der Linke-Gruppe im Bundestag. Sie schreibt, manch einer erinnert sich an den makabren Spruch, Ruinen schaffen ohne Waffen, Städte verfielen, weil Investitionen fehlten. Die Ampel hat die Lösung übernommen. Die zivile Infrastruktur zerfällt seit Jahren. Über den Einsturz der Carola-Brücke in Dresden muss sich keiner der Verantwortlichen wundern. Es war nicht die Frage, ob eine Brücke, sondern wann eine Brücke zusammenbricht. Schon 2015 stellte die Gabriel-Kommission fest, dass die öffentliche Infrastruktur erodiert. Die Experten forderten 90 Milliarden Euro Investitionen. Schäubles schwarze Null verhinderte die Umsetzung der Vorschläge. Die Gewerkschaft Verdi kritisierte 2016. Insgesamt 3,8 Millionen Quadratmeter Brückenfläche sind sanierungsbedürftig. Durch das jahrelange Wegschauen sind viele der Brücken gar nicht mehr sanierungsfähig. Nach einem Brückengipfel 2022 wollte der Bundesverkehrsminister Wolfgang Wissing von der FDP richtig loslegen. Doch der Bundesrechnungshof hat Anfang des Jahres festgestellt, dass das Konzept von Herrn Wissing nicht aufgeht. Es fehlt an Geld und Personal. 2023 sollten 271.200 Quadratmeter Brückenfläche saniert werden. Geschafft wurden nur 160.000. Es ist schon jetzt klar, dass die Schere zwischen Wunsch und Wirklichkeit in den nächsten Jahren weiter auseinandergeht. Hinzu kommt, dass die Autobahn GmbH Brücken saniert, die gar nicht die höchste Dringlichkeitsstufe haben. Im vergangenen Jahr waren das 62% der sanierten Brücken. Das ist billiger und geht schneller. Ich nenne es Selbstbetrug. Die Bundesregierung kann stolz sein, dass sie der nächsten Generation weniger Schulden vererben wird. Die Schuldenbremse macht es möglich. Allerdings muss die nächste Generation über die Elbe schwimmen, da für neue Brücken kein Geld da sein wird. Hi, I'm Safa from Portland and I say hello to all the listeners of Niemandsland. Überhaupt, die Infrastruktur hat in Deutschland keine Priorität. Oberste Priorität der Bundesregierung ist die Wehrhaftigkeit. Deshalb fehlt das Geld für die zivile Infrastruktur. Wo fließt das Geld hin? Das braucht die Bundesregierung für die Aufrüstung der Bundeswehr. Allein dafür sind im nächsten Jahr nach NATO-Kriterien 89,43 Milliarden Euro vorgesehen. Wenn das 100 Milliarden Euro Sondervermögen der Bundeswehr 2027 auslaufen wird, sollen ab 2028 für das Militär 28,1 Milliarden Euro zusätzlich aus dem regulären Haushalt finanziert werden, um das 2%-Ziel der NATO zu erfüllen. Zum Vergleich, im nächsten Jahr sind für die Investitionen in die Bundesfernstraßen und die Bundesschienenwege insgesamt 31,9 Milliarden Euro vorgesehen. Da würde für Brückensanierungen nicht viel übrig bleiben. Die Diskussion, so beendet Frau Lötsch ihren Artikel, um die Schuldenbremse verdeckt ein wichtigeres Problem. Ein großer Teil der Gesellschaft wird immer ärmer. Gleichzeitig wächst die Zahl der Superreichen in Deutschland deutlich. 3.300 Superreiche haben ein Finanzvermögen von über 100 Millionen Dollar. Eine Vermögensteuer für Milliardäre und Millionäre ist überfällig, damit die nächste Generation nicht baden geht. Ich hatte neulich nachts einen seltsamen Traum. Erst wusste ich gar nicht, wo ich bin, und dann ahnte ich's kaum. Dann wusste ich plötzlich, an welchem Ort und wo ich war. Ich war in der Zukunft an einem Sonntag in einer Bar. An einer Bar. Oh, wirklich nichts mehr so, wie es früher mal war. Oh, wirklich nichts mehr so war, wie es jetzt noch ist. Da saß er da, ganz allein, der letzte Faschist. Zur Wand. Die Barfrau wischte mit dem Lappen über'n Thekenrand. Der Lappen stank und das Bier schmeckte schal und im Fahrstuhl war schlecht. So langsam wurde die Szene klar und wirkte wie echt. Thank you. Wir befinden uns hier im Garten von Klaus. Wir haben die wunderschönen Obstbäume gesehen. Es gibt hier Brombeeren, Äpfel, Birnen, Haselnüsse, was das Bioherz, alles biologisch, begehrt. Wir haben Solarzellen auf dem Dach, die mehr ins Netz speisen als selbst verbrauchen. Und hier haben wir eine Außentoilette. Vielleicht, Klaus, bevor du die Hörerinnen und Hörer grüßt, erklärst du doch mal kurz, worum es da geht. Ja, das Problem ist, dass die Phosphatbestände auf der Welt immer weiter abnehmen, im Grunde schon an der Grenze angekommen sind und in menschlichen Fäkalien sich sehr viel Phosphat befindet. Es im Grunde ein Frevel ist, diesen in die Kanalisation zu tun, wo sie mit allen unnötigen Dingen vermischt werden. Deswegen sammle ich seit über 5 Jahren meine Erträge jeden Tag, sitze dabei unter der Goji-Hecke im Moment mit schönen lila Blüten, von Hummeln umschwirrt, habe ich einen meditativen Moment jeden Morgen und freue mich über die junge Französin, die mich damals vor gut 5 Jahren auf diese Idee brachte. In Frankreich ist das nämlich sehr viel populärer. Hier in Deutschland gibt es auf Festivals nur die Dixi-Klos, wo es alles mit Chemie behandelt wird. In Frankreich gibt es Komposttoiletten, wie auch seit November vergangenen Jahres im Kölner Volksgarten. Und man kann nur sagen, das Ergebnis, wir haben gerade den Komposthaufen besichtigen dürfen, sieht das doch recht gut aus und gar nicht so unappetitlich, wie man meinen sollte. Ja, es ist nur ein scheinbar anrüchiges Thema. Durch ein bisschen Holzasche ist es praktisch geruchsneutral. Und wird zu fruchtbarem Boden. Zu besichtigen an den gigantischen landwirtschaftlichen Produkten, die der Garten hier hervorbringt. Das war unsere Kurzreportage hier bei Klaus im wunderschönen Mohrenhofen bei 35 Grad Temperaturen und einem grummelnden Gewitter im fernen Himmel. Ob es Gottes Zorn ist, lassen wir dahingestellt. Vielen Dank, Klaus. Vielleicht grüße noch die Hörerinnen und Hörer von Niemandsland Contrabanda. Liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer von Contrabanda. Vielen Dank. Tschüss. Fetten Hände behaglich verschränkt, vornüber der Bauch wie die Weste. Steht einer am Lager und lächelt und denkt, es ist Krieg, das ist doch das Beste. Das Leder geräumt und der Friede ist weit, jetzt mach ich in anderen Chosen. Noch ist die blühende, die goldene Zeit, noch sind die Tage der Rosen. Franz von der Vaterlandspartei, klatsch Bravo zu donnernden Reden. Ein ganzer Held steht sicher dabei, wenn sich Sprecher im Saale befehden. Die Bezüge vom Staat, die Nahrung, alright, lass stürmen, donnern und tosen. Noch ist die blühende, die goldene Zeit, noch sind die Tage der Rosen. Noch ist die blühende, die goldene Zeit, noch sind die Tage der Rosen. Tage der Rosen, regiert es sich je, so leicht und bequem nur wie heute. Tja, ich war mal wieder im Kino nach der langen Sommerpause und habe mir im Florida Blanca Kino den Weltraumhorrorfilm Alien Romulus angetan. Angeguckt und angetan. Man muss wirklich Fan sein, um das zu verkraften. Jedenfalls, Romulus stammt diesmal von einem gewissen Fede Alvarez. Und der hatte sich vorgenommen, die Reihe wieder zu einer alten Stärke zurückzuführen, als hätte es da mal geschwächelt, sagen jetzt die Fans. Doch gegen Ende hin, so sagt die Taz zum Beispiel, verzehrt der Film sich vor allem selbst. Are you sure you want to do this? There she is. You want to break in and steal highly regulated equipment. This could be our only ticket out of here. Erzählen wir ein bisschen über die ganze Geschichte. Das obere Teil der Nahrungskette ist nicht der Hai, es ist auch nicht der Bär oder die Harpyie, nicht der Gorilla oder gar der Mensch. Der perfekte Organismus, der allen anderen überlegen ist und sie erlegen kann, kommt nicht von der Erde. Er stammt aus den schwarzen Tiefen des Alls und ist so dunkel und unergründlich wie der Kosmos, aus dem er langsam seine schwarzen, knöchrigen Hände hervorstreckt. In seinem länglichen Schädel versteckt sich eine Reihe an Zähnen und ein zweites Maul, das nur darauf wartet, ein anderes Wesen zu zerreißen. Sein länglicher Schwanz, ähnlich einer überdimensionalen menschlichen Wirbelsäule, ist bereit, einen jeden Organismus zu durchbohren oder ausbluten zu lassen. Willkommen auf der Raumstation Romulus. Jo, also. Das klingt schon mal gut. Trotz seiner Größe bewegt sich die skelettartige Gestalt geräuschlos und passt sich ihrer Umgebung an. Der Xenomorph, ein unheimliches Wesen aus einer fremden Welt, ist eine Figur, die alle menschlichen Ängste vereint und ist glücklicherweise fiktiv. Egal was es ist, ich werde mich dem stellen. Folgt mir. 1979, von dem Schweizer Künstler Hans-Georg Giger zum Leben erweckt, sucht die Gestalt seitdem die Popkultur heim und ist der heimliche Star der Alien-Filmreihe. Mit Alien Romulus erscheint der nunmehr siebte Teil der alteingesessenen Reihe und soll das Publikum wieder das Fürchten lehren. Denn zuvor verlor das Alien einiges von seinem Horror und Mysterium. Der vorerst letzte Teil, Alien Covenant, fiel 2017 bei den Kritikern und Kritikerinnen nicht vollends durch, bei den Fans dafür umso mehr. Der uruguayische Regisseur Fede Alvarez machte für Alien Romulus bereits im Vorfeld deutlich, dass er wieder zu den furchteinflößenden Wurzeln will, mit denen die Reihe anfing. Das möchte er erreichen, indem er die junge Rain, gespielt von Kaylee Spenny, mit dem Androiden und Begleiter seit Kindheitstagen Andy, David Johnson, auf eine verlassene Raumstation schickt. What the hell is this? I don't know. Zusammen mit einer befreundeten Gruppe wollen sie die Station plündern, bevor sie in wenigen Stunden in den Ring eines Planeten kracht. Jupiter soll da gemeint sein. Doch natürlich steht die Dramaturgie des Drehbuchs diesem Plan entgegen. Die Gruppe entdeckt durch den Computer der Station, dass das Unternehmen Weyland-Yutani gefährliche Experimente mit anderen Lebensformen unternahm. Und sie bemerken langsam, dass sie nicht alleine sind, denn im Dunkeln der Station lauert eine Kreatur auf sie, der sie nicht entkommen können. Are you all right? Bei der Alien-Reihe geht es nie nur um das namensgebende Alien. Die Filme sind stets mehr als ein Horror- oder Actionprodukt und so auch der neueste Teil. Wenn der Bordcomputer der Station sagt, dass das Leben der Gruppe nichts zählt im Vergleich zu den Zielen des Unternehmens, ist die Botschaft klar. Korporatokratie im Weltraum. Auch im Jahr 2142, in dem die Handlung spielt, behält das Kapital die Oberhand. Der Computer nun setzt alles daran, das menschliche Kapital bei der Flucht zu sabotieren, lässt sie im Namen des Unternehmens sterben und versucht, den Androiden Andy auf seine Seite zu bringen, um die Experimente zu beenden. Und doch ist die Macht des Kapitals nicht die größte Bedrohung. Das ist noch immer die perfekte Tötungsmaschine, die die Gruppe durch alle Ebenen der Station jagt. Rain und Andy kämpfen nicht nur mit dem großen Xenomorphen, sondern auch mit den kleinen, spinnenartigen Facehuggern, die sich am Gesicht der Menschen festsaugen, ihre Eier in ihnen platzieren, bevor das Alien aus dem Brustkorb herausbricht. Mach keinen Scheiß, Mann, steh auf! Ich mach keinen Scheiß, da ist irgendwas im Wasser! Was meinst du mit da ist was im Wasser? Keine Ahnung, da ist etwas im Scheißwasser! Ja! Doch wenn das Alien sein zweites Maul offenbart, um jemanden damit zu töten, oder wenn es als kleine, aber tödliche Larve aus einem Menschen hervorkriecht, kennt man diese blutigen Bilder bereits. Seit dem ersten Teil wiederholen sie sich, bleiben gleich und reproduzieren sich selbst. Den klaustrophobischen und panischen Horror aus dem originalen Film lassen sie dabei vermissen. Die Bilder sind nostalgisch verklärt, aber kaum effektiv. Dafür bleibt Regisseur Alvarez an anderer Stelle originell und überzeugt mit mehreren Action-Szenen, die die Reihe so noch nicht gesehen hat. Die Charaktere müssen sich oft mit spontan auftretender Schwerelosigkeit zurechtfinden, was nicht nur für spannende Momente sorgt, sondern auch an die Strukturen von Videospiel-Leveln erinnert. Nicht umsonst hat sich Alvarez von dem hervorragenden Horrorspiel Alien Isolation inspirieren lassen. Das Budget des Films lag bei überschaubaren 40 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zu den 97 Millionen US-Dollar von Covenant ist das wenig und hängt auch mit dem enttäuschenden Einspielergebnis des Vorgängers zusammen. Trotz des deutlich niedrigen Budgets zaubern Alvarez und Kameramann Galo Olivares optisch beeindruckende Bilder und Perspektiven auf die Leinwand, die den Weltraum und die Station in allen Facetten zeigen. Lediglich einige CGI-Effekte sind misslungen, besonders solche, mit denen man Figuren jünger erscheinen lässt. Okay, mehr will ich jetzt nicht erzählen und nicht verraten, man könnte stundenlang über den Film sprechen. Mir hat er teilweise gut und teilweise nicht gut gefallen, aber das macht nichts, Fans wissen, wovon ich rede. Diejenigen, die es gesehen haben und über einige Sachen enttäuscht sind, andere wieder gut finden, werden das auch verstehen. Alien Romulus, Regie also Fede Alvarez, mit Kelly Spenny, David Johnson unter anderem. Herkunftsland USA 2024, der Film dauert 119 Minuten, also gute 2 Stunden. What the hell is this? I don't know. Ja, vielleicht noch eine Kritik am Ende. Der Film macht den gravierenden Fehler und versucht, die Lebensform am Schluss weiterzuentwickeln. Das ist meiner Meinung nach ein großer Schwachpunkt. Das ist der Punkt, an dem der Horrorfilm auseinanderfällt. Das Publikum merkt, dass Romulus der Reihe kaum etwas Neues hinzuzufügen hat und denselben Fehler macht wie die Menschen im Film. Denn auch sie versuchen durch Experimente die nächste Evolutionsstufe zu erreichen und so perfekt zu werden wie der Xenomorph. Doch im Gegensatz zu ihnen ist er es bereits. Auch Romulus kreiert zum Ende hin eine neue Version des Aliens und scheitert damit kläglich. Wir haben ja schon mal eine gesehen, die auch nicht sehr doll war. Ich glaube, das war der Film, wo Sigourney Weaver in die Experimentierstation und die Alien-Menschenzüchtungsstation eindringt und nachher selber eine Art Sohn gebildet. Gut, somit bleibt es nur ein solider Horrorfilm, der seinem Ursprungsmaterial aber mehr schadet als nutzt. Das sagt die Taz zum Beispiel. Alle anderen Kritiken könnt ihr euch selber durchlesen, im Spiegel, in der Zeit, in El País, auf Spanisch und was ihr auch wollt. Für Fans,

grenzenloser Kleid, schön, dass ihr da seid. Jetzt macht, dass ihr wegkommt, ich liebe euch alle. Ihr könnt mich mal, die Welt in meinem Kopf und der Körper in der Welt. Man räumt weg, was sich einen in den Weg stellt. Und ich sitz hier, rede, lache, trinke und atme und warte. Moment kurz, bevor es bitter wird. Sekunden voller Licht, denn es passiert nicht. Verschwend Geduld und Bereue, wenn du vergisst, was du weißt. Am Mund sehen von alle Bomben und Applaus. Und das ist ja gerade das, was man bürgerliches Leben nennt, beziehungsweise das, was man vom Drüber reden kennt. Man sieht nur die Dinge, die man so nicht kannte. Und dann macht man sich bereit für den Sprung von der Dämme. Ich habe die Heimlisse, finde keinen mehr. Deshalb war ein Punkt der Zustand und hier alles seinen Namen. Und das Ganze in weniger als 5 Sekunden einmal kurz dort verschwunden. Und das bin auch nur ich und der Spannung in mir. Einmal zusammen fragen wir uns, was machen wir hier? Und für die paar Menschen, die man wirklich kennt, wo sich alles beim Dauern. Und ich lasse das erklären, wir stoßen über sein. Und ich packe den auf die Philosophie.